Halt jetzt alle ruhig, denn es ist Zeit für Kameramanns kantige Kollegenkritik. Grüßt euch, Freunde, ich bin der Kameramann. Bleile und ich kritisieren vornehmlich Dinge, mit denen wir Berührungspunkte haben und die uns schon auf den ersten Blick falsch vorkommen. Das ist prinzipiell auch nicht verkehrt. In diesem Format werde ich den Fokus allerdings auf die Ansichten richten, die uns zunächst gut und richtig erscheinen. Um die vielfältige Art und Weise zu berücksichtigen, wie die betroffenen Standpunkte vertreten werden, werde ich pro Folge einen Kollegen auslosen, den ich dann besonders kritisch unter die Lupe nehme. Damit ich nicht vom Charme meiner Kollegen geblendet werde, setze ich dabei die Haterbrille auf. Durch die bewerte ich nicht nur sachliche Inhalte, sondern auch die Präsentation und das Verhalten des jeweiligen Kollegen. Also, die habe ich natürlich nur bei der Recherche an. Vor der Kamera sehe das sehr albern aus. Ich denke, damit ist das Format zu Genüge erklärt. Losen wir jetzt also den ersten Kandidaten aus. Dafür habe ich 20 Namen aufgeschrieben und wie ein Dungeons & Dragons Veteran einen 20-seitigen Würfel rollen lassen. Mal sehen, wo er landet. Das sieht mir ganz nach einer 3 aus und eine 3 ist tatsächlich Bleilo. Das Ergebnis war natürlich 100% Zufall und ich habe nicht 30 Mal würfeln müssen, bis ich endlich eine 3 hatte, mit der Bleilo ausgewählt wird. Also widmen wir uns Bleilos Werken. Grobe inhaltliche Schnitzer kann ich in den Videos tatsächlich eher weniger finden. Das liegt zum Großteil natürlich an der hervorragenden redaktionellen Qualitätskontrolle meinerseits. Das heißt aber nicht, dass es nichts zu kritisieren gäbe. Bleilos Auftreten zum Beispiel ist ziemlich unoriginell und extrem vom englischsprachigen YouTuber Logic beeinflusst. Der Name allein klingt natürlich nicht ähnlich, aber wenn man weiß, dass Bleilo für bleibt logisch steht, kommt etwa so viel Logik im Namen vor wie bei Logic. Dazu kommen die optischen Ähnlichkeiten. Ein Typ mit Maske, der vor der Kamera seine Meinung sagt. Wow, Bleilo hat sogar manchmal einen Zylinder auf. Gut, er trägt auch Handschuhe und normale Kleidung, außerdem filmt er draußen. Aber stellt euch mal vor, er würde einen Anzug tragen und vor einem Greenscreen filmen. Das wäre ja die reinste Logic-Kopie. Kameramann, ganz ehrlich, ich habe bis eben noch nie von Logic gehört. Okay, aber was soll diese Maskerade überhaupt? Völlig zu Recht schreibt hier ein Zuschauer, dass jetzt wirklich jeder Spinner einen auf anonym im Video machen muss, ist schon sehr amüsant. Entweder versuchen nun alle die vulgäre Analyse nachzuaffen oder machen auf super schlau oder verstecken sich. Bei DVA kann ich das noch verstehen, aber halten sich nun alle, die sich hinter Masken verstecken, für so wichtig? Auf Bleilos flapsige Antwort darauf gehe ich nicht weiter ein. Zudem ist seine Maske halt extrem ausdruckslos und egal was er sagt, dieser Frankensteins Monster-Aufdruck verändert sich nicht. Bleilo ist ernst, Frankensteins Monsterblick. Bleilo macht Spaß, Frankensteins Monsterblick. Bleilo ist wütend, Frankensteins Monsterblick. Frankensteins Monsterblick, Frankensteins Monsterblick. Bleilo, da hast du dir allein vom Aufdruck her schon eine sehr ungünstige Maske ausgesucht, um unter ihr deine Meinung zu präsentieren. Außerdem ist Bleilo nicht immer so offen, aufklärend und logisch, wie er sich gern gibt, sondern auch gemein. Zu Recht schreibt ein Zuschauer unter dem Video zu Zerberster: Wie armselig bist du, dich über Sprachfehler anderer Menschen lustig zu machen? Gucken wir uns die betroffene Stelle mal an. Spaziert mal in Mainz in den falschen Vierteln herum. Dort sieht man nur türkische und arabische Läden. Türkische und arabische? Ernsthaft? Ich meine, beim ersten Mal habe ich das noch großzügig überhört, aber jetzt mache ich mir schon Sorgen um ein wertvolles Kulturgut, dem gesprochenen Wort. Hier findet eindeutig ein Genozid an der deutschen Sprache statt. Gut. Ich will mich ja auch auf Inhalte konzentrieren und das ist vielleicht nicht gerade der schlauste Punkt, den ich an dieser Stelle machen konnte, aber der unterhaltsamste. Ja, haha, sehr unterhaltsam, da haben wir alle sehr gelacht. Du hast dich unter dem Kommentar noch versucht zu erklären, aber auf deine fadenscheinigen Ausflüchte gehe ich hier nicht näher ein. Stattdessen ist es doch interessant, dass Zuschauer dich unter dem gleichen Video sachlich auf dein eigenes mangelndes Sprachvermögen hinweisen. Um den Gehalt dieses Vorwurfs zu untersuchen, habe ich einige Videos durchgeschaut. Und die Ausbeute ist wirklich erschreckend. Psychowelt, einem YouTube-Kanal, der sich scheinbar einer recht großen Beliebtheit erfreut. Scheinbar? Anscheinend kennst du den Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend nicht. Hier sagst du, Psychowelt wäre scheinbar beliebt. Und scheinbar bedeutet, dass etwas so wirkt, obwohl es tatsächlich gar nicht so ist. Was du ja vermutlich eher verwenden wolltest, ist das Wort anscheinend. Denn du gehst ja davon aus, dass Psychowelt wirklich beliebt ist. Das ist schon ein mittelgroßer Fauxpas. Aber es wird noch besser. Mir war klar, dass es früher oder später zu diesem Punkt kommen wird, da die Trilogie abgeschlossen werden muss. Trilogie? Das Wort, welches du für die Beschreibung deiner dreiteiligen Serie verwenden wolltest, war Trilogie. Da ist kein O vor dem L. Das Wort hat weder etwas mit der 80er-Jahre-Popband Trio zu tun, noch mit den beliebten Frühstücksflocken von Nestle. Aber der größte Knaller kommt noch. Im letzten Livestream hast du immer wieder einen vorwitzigen Disclaimer eingeblendet. Dabei hast du widerspiegelnd tatsächlich jedes Mal mit IE geschrieben. Das ist einer der beliebtesten Deutschlehrerwitze aller Zeiten. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist einfach nur peinlich. Kameramann, hast du den Stream nicht nachbearbeitet? Gut, dann will ich nichts gesagt haben. Weiter im Programm. Neben den Fehlern in den Videos ist auch die Anzahl der Uploads ein Problem. Bei Blylo erscheinen monatlich nur eine Handvoll Videos, die im Vergleich mit anderen Kollegen sogar noch verhältnismäßig kurz sind. Da trage ich ein Stück weit Mitschuld dran und hoffe, dass sich das in Zukunft noch etwas bessert. Bei all der Kritik muss man abschließend aber noch festhalten, dass die Nachbearbeitung, die Hintergrundmusik und die Kameraführung in Blylos Videos natürlich Hollywood-Niveau haben. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, über wen ich die nächste Kollegenkritik machen soll. Dann eventuell auch mit eher inhaltlicher Analyse, wenn es sich anbietet. Ansonsten würfle ich wieder. Bis dahin, bleibt im Bild. Auch wenn ich gerade durch den Kakao gezogen wurde, gibt es an dieser Stelle wie immer ein großes Dankeschön an meine Patrons. Neu in der Truppe sind diesen Monat dazugekommen Todespain, der Clown, YouTube Loki, MacMuffin und Beardude. Danke euch und auch einen Dank an die restlichen Supporter. Ohne euch wäre meine YouTube-Arbeit in dieser Form nicht möglich. Wir sehen uns.